Eine junge Jungfer, doch sonst tüchtig. Oh Donna, oh, oh Donna, oh, oh, oh, wo ist meine Donna? Muss schon sagen, klasse ist Donna, sie ist schon mit 16 richtig süchtig. Oh Donna, oh, oh Donna, oh, oh, oh, wo ist meine Donna? Sahen Sie nicht mein tätowiertes Mädchen flitzen? Oder kann man wegen Schönheit heute schon sitzen? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wenn Sie fragen, warum ist Donna heute noch Jungfrau? Ach, das wird sich legen. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, oh, oh, wo ist meine Donna? Ich war in Indien und Yogis sah ich auch. Ärgernis erregt.